Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, eine neue Woche. Wir sind wieder da. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt heute Nacht, dann könnt ihr das, wie immer. Und ihr müsst nur diese Nummer hier wählen. Die ist kostenfrei. 0800 5678 111. Wir haben kein festes Thema heute Nacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden. Zu jedem Thema. Und angerufen hat auch Dieter. Und Dieter ist 30 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Dieter. Was ist dein Thema? Ja, Jürgen, ich hatte mal schon mal bei dir angerufen, und zwar zu dem Thema, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, in mir täuschen sich alle. Nee, sag mal ein paar Stichworte dazu. SM. SM. Ich ahne etwas. Führ mal aus, um was es heute geht. Ja, nein, pass auf, das hat zwar auch mit SM was zu tun, aber mir ist letzte Woche was ganz Unangenehmes passiert. Und zwar habe ich, ich hatte dir in der damaligen Sendung gesagt, dass meine Frau und ich auf SM-Spiele stehen, und das ist also vom Umkreis hier, von meiner Seite her, niemand weiß. Und jetzt hatten wir einen Gast bei uns, ein sehr guter Freund von uns ist das, und der hat dann halt mitgemacht. Und kurz zum Schluss hatten meine Frau und ich halt einen Geschlechtsakt gehabt. Und dann kriegte meine Frau mit mal so einen Scheidenkrampf. Das heißt, ich kam nicht mehr raus. Ich war wie gefesselt. Ja, und das sind immer so diese Horrorgeschichten, die man eigentlich auch gar nicht glaubt, ne? Nein, das ist aber wahr, wirklich. Du, ich habe mich so dermaßen erschrocken. Meine Frau sagt auch, mach keinen Scheiß, geh runter von mir. Also ich sag, ich komme nicht raus, tut mir leid. Also es ging richtig zu? Ja, also war alles, weiß nicht, anschließend, wo er da raus war, da war da richtig blau angelaufen. Also, ich bin beruhigt, du hast ihn rausgekriegt. Ja, aber alleine? Nee, um Gottes Willen. Nee. Alleine. Wenn er mal alleine rausgekommen wäre. Also, das war so gewesen, der Bekannte von uns, der wollte das auch nicht glauben. Und bis ich ihm erst gesagt habe, ruf doch mal jemanden. Und dann hat er einfach einen Notarztwagen angerufen. Wie, der wollte das nicht glauben? Der saß doch neben euch. Der hätte auch gucken können und dich versuchen rauszuziehen. Der hat gesagt, hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht. Ja, nein, das war aber nicht so. Und der hat dann von uns aus hier, wie gesagt, Notarztwagen angerufen, ja. Und die sind dann gekommen, und das Peinlichste war, da war noch eine Frau mit bei, das war so eine Notärztin, ja. Und ja, die hat auch schon mal einen Pimmel gesehen, also insofern ist es ja auch egal. Ja, aber für mich war das echt peinlich. Glaube ich, ja. Meine Frau vielleicht, ne? Ja. Ja, und dann kriegte meine Frau im Hintern so eine Spritze, so eine Nadel, weißt du? Und hat nicht geholfen. Was ich nicht verstehe, also ich hab das bisher nie geglaubt. Doch, das gibt's wirklich. Wenn so ein Scheidenkrampf denn passiert, ne, tut das doch für einen Mann sehr weh. Ja, und lass es mich erklären. Und in diesem Moment baut sich die Erektion doch sofort ab, das Ding wird klein und es kommt raus. Nee, es wurde nicht klein, ehrlich nicht. Es wurde nicht klein? Nee. Aber das ist doch nichts Erregendes mehr, es tut doch einfach weh. Ja, das tat ja auch weh, wie gesagt, ich kam ja auch nicht raus. Oder hat das so ein vorwärts, nicht rückwärts, gar nicht. Oder hat das eine Art Cockring-Effekt? Eine Art Cockring-Effekt. Was ist das Cockring? Das müsstest du eigentlich wissen als SMler. Also letztendlich, dass der Penis zusammengeschnürt wird und dadurch zu einem Blutstau kommt. Kann das sein? Nee, auf jeden Fall, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ich kam nicht nach raus. Ja? Und die Notärztin hat dann so mit so einer Spritze oder was das war, hat sie dann, während ich da noch drinnen saß, hat sie da so, wie so ein Gel hat sie da reingetan. Ja, wie lag dir denn? Beschreib das, aber lagst du auf deiner Frau? Ich lag auf meiner Frau. Ich habe dir doch mal erzählt, wir haben oben doch diese Kammer da oben. Ja. Auf uns da, ganz oben da. Ja. Und ist also gar nicht so ein Ledertuch halt, wo man sich dann so draufsetzt. Also wie so eine Schaukel, musst du dir das vorstellen. Ja, und da lag meine Frau in der Schaukel und ich halt auf ihr drauf. Ja. So, jetzt hat die Ärztin etwas Gel hineingetan, deiner Frau eine Spritze gegeben. Ja. Und dann immer noch nicht? Doch, und dann sind wir endlich auseinandergekommen. Und da war dein Penis immer noch irrigiert? Der war immer noch, wie gesagt, der war hart noch. Also wie lange hat die ganze Prozedur gedauert? Von Einklemmen bis Loslassen? Ich sag mal, eine halbe Stunde, Doch, denn so lange. Ja, auch ehe die hier bei uns waren. Das hast du in deinem Leben aber auch zum ersten Mal erlebt. Das habe ich zum ersten Mal erlebt. Hast du es denn bisher geglaubt, wenn Leute so etwas erzählt haben? Nee, ich habe immer gedacht, die sind verrückt, also was gibt es nicht. Mhm. Aber jetzt, wo ich selber erlebt habe, ich habe auch Angst und meine Frau auch, dass wenn wir nochmal miteinander schlafen, musst du dir vorstellen, ja, dass also das nochmal passiert. Ja, also wenn ich jetzt du wäre, würde ich wahrscheinlich schwul an deiner Stelle, weil ich Angst hätte, es passiert nochmal. Ich habe zwar viel Umgang mit Homosexuellen. Ja, es war ja ist auch nur ein Scherz. Also ist das natürlich so eine Angst hängt dann über dir, ne? Ja, aber ehrlich, du, auch wenn ich abends jetzt im Bett liege oder so. Ist klar. Wie gerne würde ich bei meiner Frau anknabbern? Wie ging das weiter? Da war dann diese Notärztin da. Hat man dann noch irgendwie darüber gesprochen? Hat die gesagt, ja, das kommt schon mal vor? Oder? Überhaupt nicht mehr. Meine Frau, die ist fluchtartig nach unten gelaufen. Mhm. Also sie war dann nackt die 5 Treppen runter und hat sich dann im Schlafzimmer verkrochen und kam auch nicht mehr raus. Nun war das ja auch so ein SM-Ambiente, in dem ihr das gemacht habt. Ja, ne? Das ist es ja. Das war ja dann noch besonders peinlich für euch vielleicht. Ich musste wirklich, also die haben alles kaputt gemacht, weißt du, damit da Licht reinkam. Ja. Weil ich habe ja nur dieses eine dunkle Licht da drin. Wir haben die ganzen Fenster, diese Folien da abkratzen müssen. Sag mal, wer zahlt denn jetzt diesen Einsatz, die Krankenkasse? Diesen Einsatz, der kann ich dir sagen, der hat 181 Mark gekostet. 181 Mark, den müsst ihr selbst bezahlen. Den muss ich selber bezahlen, ja. Also, jetzt denke ich darüber nach, wie man sowas vielleicht verhindern könnte, wenn deine Frau eventuell eine Veranlagung dazu hat. Ist das natürlich für dich nicht schön und bringt euch nicht in eine entspannte sexuelle Situation? Ich überlege das doch mal. Wir haben anschließend noch mal drüber gesprochen, meine Frau und ich. Ne? Also, wenn der Dritte jetzt nicht da gewesen wäre, Jürgen, überleg dir das mal. Ich habe ja 3 kleine Kinder. Mhm. Ja, und ich kann doch von meiner 7-jährigen Tochter, die kann ich doch nicht rufen. Nein, ihr müsst, Dieter, ihr müsst demnächst immer in eurem SM-Studio ein Handy zu liegen haben. Damit ihr im Notfall dann ein... Nee, also ich sag mal ganz ehrlich so, nein. Handys, PCs und so alles, was so mit Computer und diesem ganzen Internet und so, da habe ich überhaupt kein Interesse für, sowas kommt bei mir nicht ins Haus. Gut, das ist dann noch wieder ein ganz anderes Thema. Also ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, die Chance hier und rufe euch alle dazu auf, mir darüber mal ein bisschen was zu erzählen. Ich habe das bisher nicht geglaubt. Der Dieter klingt aber glaubwürdig. Nein, jetzt das ist jetzt keine Ich spreche gerade die anderen Leute an. Ja. Wenn ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht habt, ruft mich an, erzählt es mir. Und wenn unter euch ein Arzt ist oder vielleicht eine Krankenschwester, erklärt es mir bitte auch medizinisch, wie das funktioniert, dass beispielsweise die Erektion beibehalten wird bei einer solchen Sache. Interessiert mich und uns alle, glaube ich, sehr brennend. Ich auch. Dir geht's wieder gut. Der kleine Mann hat es überstanden. Auf die Rechnung. Naja, gut, also. Und interessant wäre ja auch dann noch zu erfahren, wie man sich dann vielleicht ein bisschen prophylaktisch verhalten kann. Ja, also das wäre für mich, sage ich jetzt mal so, genau. Also ich meine, wir gucken dich jeden Abend, wenn du genau. Da bist. Also sieht er, vielleicht ruft heute oder in den nächsten Tagen jemand an, der euch dann auch noch den ultimativen Tipp geben kann. Ja. Von meiner Frau soll ich dir einen schönen Gruß bestellen. Das ist ja lieb. Ich brauche dich zwar nicht ans Telefon zu gehen, aber ich soll dir echt einen schönen Gruß bestellen und soll dir sagen, du bist echt so süß. Aber sie sagte, am besten gefällst du ihr noch, wenn du deine weiße Jeansjacke anhast. Meine weiße Jeansjacke? Also, dann zieh ich morgen mal die weiße Jeansjacke an. Hat sie mir gesagt, dann mach ich happy. Mach ich glatt für deine Frau. Echt? Schöne Grüße an sie. Und gut, dass es dann doch alles gut über die Bühne gegangen ist, Dieter. Also ganz ehrlich, so, also die erste, wo ich die angucken muss. Das glaube ich, ja. Also mir wäre es auch sehr peinlich. Hoffentlich ist das bald vorbei. Hoffentlich ist sie bald weg, habe ich gedacht. Also, wir werden an dem Thema bleiben. Tschüss, Dieter. Ja, danke. Tschüss. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob sich jemand von euch meldet und mir darüber was erzählt. Ich habe es bisher nicht geglaubt, aber dem Dieter habe ich es jetzt geglaubt. Erika, 44 Jahre alt. Guten Morgen, Erika. Ja, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Dein Thema? Ja, und zwar wollte ich mal mein Thema äußern zur freien Themagestaltung. Und zwar diese Afrikaner, so die hier so in Deutschland sind und gerne mit den weißen Frauen rummachen, weil die stehen ja unwahrscheinlich auf weiße Frauen. Dass das alles nur ein Strickmuster ist und eine Masche ist und dass die eigentlich nur eins wollen, zwar das ist dieses Ehedokument. Wenn sie das dann endlich geschafft haben, entweder lassen sie sich nach 5 Jahren dann ganz offiziell scheiden, können dann hier bleiben, oder aber gleich nach der Ehe schon, dass sie schon ihre Frauchen in Köln haben oder in Magdeburg oder hier oder da. Nun vermute ich mal, dass das nicht pure Theorie bei dir ist, sondern dass du deine persönlichen Erfahrungen gemacht hast. Erfahrung, also ich habe viel Erfahrung hinter mir. Mein erster Freund war ich ein Jahr mit zusammen. War das ein Afrikaner? Ja, auch ein Afrikaner, alle aus Nigeria. Mhm. Und wo hast du die kennengelernt? wir haben hier in der Nähe bei uns, wo wir hier wohnen, ein Club, wo viel schwarze, also schwarze Musik auch gespielt wird. Die Musik ist sehr stark, dann mache ich ja wahrscheinlich. So, und den zweiten hatte ich dann auch so ein gutes Jahr. Den dritten hatte ich dann 2 Jahre gehabt. Mich also so dermaßen, wo ich das Schluss machen wollte, zusammengeschlagen, dass ich also wirklich ins Krankenhaus musste. Also derbe Verletzungen hatte. Und der dritte war ich jetzt, der vierte war ich jetzt mit 1 Jahr zusammen. Das ist alles das gleiche Thema, das gleiche Strickmuster. Und ich möchte hiermit viele, viele junge Frauen warnen, die noch naiv sind, da nicht drauf reinzufallen. Also du unterstellst, dass sehr viele Schwarzafrikaner darauf aus sind. Die Vernünftigen, die wirklich was im Kopf haben, die Intelligenz haben und die was erreichen wollen, die kommen hier nicht hin mit Asyl. Aber die, die hier kommen zum Asyl, das Erste, was die brauchen, ist einfach, um hier in eine Familie reinzukommen, weil die leben auf sehr katastrophalen Verhältnissen, muss ich auch leider auch dazu sagen. Ich habe auch sehr viele Container gesehen, wo diese jungen Burschen da ihr Leben fristen müssen. Du magst in gewisser Weise vielleicht recht haben, Erika. Dennoch muss man vorsichtig sein, immer mit diesen Pauschalbeurteilungen. Ne? Aber du hast nun mal die Erfahrung gemacht und du sprichst aus deinem eigenen Leben. Lass mich mal fragen, wenn du so schlechte Erfahrungen schon gemacht hast, wieso ist denn das 3-mal jetzt passiert? Warum hast du nicht viermal schon passiert? Viermal sogar. Warum hast du denn nicht dann, warst du jetzt 4-mal auch verheiratet mit den Männern? Nein. Soweit da bin ich dann, der längste, wo ich mit zusammen war, das war 2 Jahre gewesen. Wie gesagt, ich habe dann einen Brief gefunden, der ist bei mir eingezogen. Ich habe dann einen Brief gefunden, da von seiner Frau und seinen 2 Kindern, wo er mir aber von Anfang an geschwört hat, auf toten Vater und tote Mutter, er ist nicht verheiratet, er hat keine Kinder. Da habe ich die Beziehung also sofort abgebrochen. Das wollte er dann. Ich hatte dann wochenlang Telefonterror gemacht, wie gesagt, einfach abends ist er dann gekommen, wollte sich noch Restsachen holen. Ich habe ihn dann reingelassen, er hat mich so von meinem jüngsten 7-jährigen Sohn damals so geschlagen. Also, aber letztendlich unterstellst du doch diesen Männern auch, dass sie darauf aus waren, sich mit dir zu verheiraten. Das auf jeden Fall, da ist jeder drauf aus, weil das brauchen die einfach, weil die müssen sonst nach gewisser Zeit. Dann hat der eine aber mit den 2 Jahren, aber einen langen Atem gehabt, ne? Ja, vor allem ich auch, ne? Du auch. Jetzt beantworte mir doch mal bitte, warum du dann immer wieder dich dann mit solchen Männern einlässt, wenn du eine solche Meinung über diese Leute hast. Nein, die Meinung habe ich mir eigentlich jetzt bei den letzten ziemlich plötzlicher gebildet, weil ich habe diese 4-5-jährige Erfahrung gehabt. Und ich sage, weil ich auch viele Freundinnen habe, die mit Schwarzen zusammen sind, also aus Nigeria oder Kamerun. Also dieses bedeutet jetzt für dich, dass du das demnächst nicht mehr machen wirst? Ich habe eigentlich jetzt die Schnauze voll, kann ich sagen, weil die können noch so lieb sein. Die sind so erdanig, die sind so untertanig, die werfen sich einen so vor Füßen und die gehen speziell auf ältere Frauen. Das ist auch so schon mal Haupt. Wie alt waren denn deine Freunde? Du bist 44? Einer war 24, der zweite war 28, der dritte war 33, hat er gesagt. Ob was war, weiß ich nicht. Aber sie müssen ja für dich auch einen Reiz ausgestrahlt haben. Worin bestand denn der Reiz? Ja, dass sie junge Männer waren? Nein, eigentlich nicht. Ich meine, okay, ich habe nur junge Männer. Ich habe noch nie einen älteren Freund, also älter als ich. Glaube, das kenne ich gar nicht. Kommt aber nicht von mir aus. Ich weiß nicht, warum sich das bei mir immer so ergibt. Was habe ich jetzt gesagt? Also der Reiz. Was hat... Ja, das ist einfach dieses Exotische, das mag ich. Also, du wolltest diesen Anruf jetzt benutzen als Warnung an potenziell andere betroffene Frauen? Ja, nicht als Warnung, aber die sollen sich ihre Leute ganz genau angucken und je schmalziger einer spricht und je lieber und je süßer... Das so vorsichtiger. Dennoch wollen wir kein Pauschalurteil fällen. Nein. Aber Warnung und Skepsis ist immer gut. Aber 5 Jahre Erfahrung, dann darf ich reden. Dann darfst du. Ja, das darfst du. Danke für deinen Anruf, Erika. Alles Gute. Tschüss. Stefan, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Stefan. Ich habe ein Problem. Mein Opa ist heute Morgen gestorben. Dein Opa? Ja. Er hatte einen Raucherwein. Hast du eine sehr enge Beziehung zu dem Opa gehabt? Ja, sehr eng. Wie lange hat er gelitten? Also er hat es mir erst vor 2 Monaten gesagt, weil er genau wusste, wie sehr ich an ihm hang. Ja, und dann war es heute Morgen soweit. Warst du dabei? Nein. Ich wurde angerufen von meiner Oma und ja. Ist er zu Hause gestorben oder im Krankenhaus? Nee, er ist im Krankenhaus. Wie alt war er? 65. Wie ist dir zumute jetzt? Ja, traurig, ne? War meine Bezugsperson. Das war deine Bezugsperson? Ja, ich habe mit ihm über alles geredet. Also eine große Bezugsperson als deine Eltern? Ja. Wie kam das? Ich weiß nicht, ich war immer jeden Tag oder jeden zweiten Tag immer bei ihm. Ja, und dann kam es so. Ist das so von der Kindheit her gewachsen oder hat sich das erst so in den letzten Jahren ergeben? Nee, es ist schon seit klein auf. Mhm. Bist du der einzige Enkel gewesen? Nein, wir sind noch drei andere. Mhm. Und du warst der, kann man das sagen, der Lieblingsenkel? Will ich nicht gerade sagen, aber ich war der, der sich am meisten um ihn gekümmert hat. Mhm. Also ich war für ihn einkaufen, ich war alles. Hat man dich heute, du bist heute dann angerufen worden, ja. Als es passiert ist. Was hast du dann getan danach? Ich habe erstmal geweint und habe mich erstmal hingelegt, Beruhigungstee getrunken und erstmal, ich habe das als erstes gar nicht wahrgenommen. Mhm. Warst du da zu Hause? Ja. Mhm. Du wohnst alleine? Ja. Mhm. Ja, und dann saß ich die ganze Zeit zu Hause, hab mir Fotos angeguckt und alles. Hm. Und ich will es immer noch nicht wahrhaben, ne? Bist du denn, gab es nicht so den Wunsch in dir, ihn nochmal zu sehen? Doch, schon, aber ich wollte nicht sehen, wie er am Leiden ist. Nee, ich meine jetzt, nachdem er gestorben ist. Ach so. Ja, doch, es wird jetzt am Donnerstag die Beerdigung sein, mhm. Aber ob ich da hingehe, ist eine andere Frage. Echt? Das ja. Du bist dir ja nicht sicher, ob du da hingehen wirst? Nein, weil ich bin mehr so ein zierlicher Mensch, der auch sehr viel, ich nehme das viel zu sehr am Herzen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das überstehen würde. Mhm. Man könnte dann ja vielleicht auch denken, dass das schon doch auch eine Form des Abschiednehmens ist, wenn man dabei ist. Ja, klar. Ja, vielleicht. Also, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das so verkraften würde. Mhm. Ich meinte es gerade eigentlich auch noch anders. Ich meinte, ob der Wunsch vielleicht heute irgendwann doch mal da war, ins Krankenhaus zu fahren oder wo immer er sich jetzt auch befindet und ihn nochmal zu sehen. Wolltest du? Ja. Hast du dann aber nicht getan? Nein. Hm. Warum nicht? Hatte Angst. Hm. Wie ist denn dein Verhältnis jetzt zu deiner Oma oder zu den Eltern? Mich wundert, dass du so ganz alleine bist und gar nicht so in der Familie auch trauerst. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgezogen. Hm. Erstmal alles verkraften. Ich wurde auch von meinen Eltern angerufen und alles. Hm. Aber ich wollte erstmal meine Ruhe haben. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Oma? Auch gut. Aber eben nicht so wie bei meinem Opa. Mhm. Meinst du nicht, dass dir das vielleicht gut tun würde und deine Oma auch, wenn du sie vielleicht besuchen würdest? Ja, habe ich mir auch schon so überlegt. Aber jetzt, ich würde dann morgen oder übermorgen dann zu ihr hinfahren. Mhm. Weil für sie ist es ja auch nicht einfach. Mhm. Sie hat auch ein eigenes Haus. Mhm. Also Stefan, ich glaube, ich kann dir versichern, dass deine Oma sich bestimmt freuen würde, wenn du dorthin gehst und dass es ihr gut tut. Und ich glaube auch, dass es dir gut tut. Ich glaube, es ist sehr schwierig und sehr schlimm und sehr schwer, wenn man in einer solchen Situation ganz alleine ist. Guck mal, du rufst ja jetzt auch hier an, um zu reden. Hast du denn überhaupt heute mit jemandem gesprochen darüber? Auch keinen guten Freund, gar nichts angerufen. Mhm. Hast du eine Freundin zurzeit? Nein. Mhm. Meinst du, du wirst schlafen können nachher? Weiß ich nicht so ganz. Mhm. Also wird mir bestimmt schwerfallen. Mhm. Was ist das Schönste, wenn du an deinen Opa zurückdenkst? Was war das Schönste, was du mit ihm erlebt hast? Schönste? War ich 14 oder 15, bin ich mit ihm auf der Achterbahn gefahren. Das hat Spaß gemacht. Auf der Kirmes? Ja. Das hat mir viel Spaß gemacht. Mhm. Das erste Mal, dass ich mich auch getraut habe, hat er gesagt, komm. Mhm. Und dann habe ich mich überreden lassen. Das war der schönste Tag bisher in meinem Leben. Ja, der schönste Tag in deinem Leben sogar? Ja. Das ist natürlich ein gewichtiges Wort, ne? Wenn du das sagst. Könntest du so sagen, was du von deinem Opa gelernt hast, was er dir so mitgegeben hat, was das Wichtigste war, was er dir vermittelt hat? anderen Leuten vertrauen, immer für jemanden da zu sein, über alles zu reden, wenn man Probleme hat, halt also Leuten zu helfen, die Hilfe brauchen. Also für jemanden da zu sein, ne? Hätte er sich, war für ihn wichtig, ne? Dann sei du mal morgen für deine Oma da. Hast du morgen, arbeitest du, bist du berufstätig? Ja, bin ich. Wann hast du Feierabend morgen? Ich hab morgen um 14 Uhr. Ja, dann würde ich an der Stelle mal am Nachmittag dann zu deiner Oma fahren. Ich bin sicher, dass sie sich freuen wird, Stefan. Und vielleicht mit ihr auch nochmal beraten, wie ihr, oder wie das dann bei der Beerdigung ist. Vielleicht ist es auch ganz gut für dich, wenn du dorthin gehst. Überleg mal, das will ich dir nicht auf einreden, das muss man selbst entscheiden. Aber ich glaube, den Kontakt zu den Angehörigen suchen ist richtig. Möchtest du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte reden? Ja, das wäre nett. Leg mal auf und wir rufen gleich wieder an. Okay, danke. Tschüss, Stefan. Tschüss. Jetzt begrüße ich ganz herzlich, ich vermute mal, dass es eine Frau ist, Asta, 65 ja. Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Asta, du hast mich angerufen heute Nacht. Ja, ja, du sagtest ja unerklärliche Geschichten und ich habe so ein oder ich habe mehrere erlebt, wenn das so ist. Und zwar... Ich habe unerklärliche Geschichten gesagt. Ja, ich meine vorige Woche. Ja, das ist morgen unser Thema. Morgen heißt unser Thema unerklärliche Ereignisse. Dann bin ich doch erst für morgen eigentlich. Egal, nun bist du da und nun unterhalten wir uns und wir machen das Publikum damit aufmerksam, dass wir morgen das Thema haben. Dann habe ich doch einen Tag zu früh das. Ist egal, du bist jetzt durchgekommen und nur erzähl auch. Ja, ja, also das war also so, wir hatten eine neue Wohnung bekommen und meine Schwiegereltern, die leben weiter weg. Und wir waren auch nicht mehr reisefähig und da sagt der Schwiegervater, nun können wir nicht mal die neue Wohnung bewundern. Und ja, das war halt traurig. Und eines Morgens, da habe ich die Wohnung gesaugt und dann sagt mein Schwiegervater, die Stimme von meinem Schwiegervater hinter mir, wo kann ich mir doch die Wohnung ansehen? Obwohl er wie viel Kilometer entfernt? Jo, 300. 300? Ja. Und er sagt, du hörst die Stimme von ja, ihm? Ja, genau. Als würde er hinter mir stehen. Nun kann ich mir ja doch die Wohnung angucken. Ja. Da bist du doch zusammengezuckt wahrscheinlich. Natürlich, und ich habe den Staubsauger fallen lassen und bin gleich nebenan, mein Mann saß im Nebenzimmer. Moment, der Staubsauger lief, ne? Das, der lief. Das ist ja ein sehr lautes Geräusch in der Regel. Eben. Und dennoch konntest du die Stimme und hören und auch so ihm zuordnen, dass er, das ist seine Stimme. Ja, ja, ganz genau. Du guckst dich um, da ist keiner. Ist keiner. Und dann? Ja. Und ich gleich zu meinem Mann sage, weißt du was? Dein Vater hat eben zu mir gesprochen, er könnte sich jetzt den Laden anziehen. Der ist bestimmt gestorben. Hast du direkt spontan gesagt? Ja, so gesagt. Mein Mann natürlich, du spinnst und so weiter, wie man das nur eben so macht, ne? Und, ach, und es war mir wirklich sehr, sehr komisch zumute. Und nun kann ich nicht sagen, wie lange drauf. Es kann eine halbe Stunde drauf klingelt das Telefon. Ich sag zu meinem Mann, ich gehe nicht dran. Und er geht dran und kommt aus dem Nebenzimmer dann wieder mit kalkweißem Gesicht zurück und sagt, weißt du was, der Vater ist tot. Ich sag ja, wir sind uns dann nur in die Arme gefallen und wir haben beide gezittert. Aber das ist so, weißt du, da habe ich dann immer Angst gehabt danach. Wie viele Jahre liegt das zurück? Ja, ich habe vorhin gesagt 20, aber das sind keine 20, ich meine, es wäre 85 gewesen. Ist denn danach nochmal Ähnliches passiert ja. bei dir? Nochmal? Ja, und zwar... Eine Frage, bevor du das erzählst. Hattest du zu dem Schwiegervater, einen engen, sehr engen, emotionale Bindung? Ja, wir verstanden uns sehr gut. Wir verstanden uns sehr gut. Erzähl mal von der anderen Geschichte. Ja, die andere Geschichte war, ich habe einen Bruder. Und wir haben immer da geflaxt, wenn mal einer von uns stirbt, wir müssten eigentlich mal was, ein Zeichen ausmachen. Ja, wie man das so sagt. Es müsste noch was geben und ja, und da sagt mein Bruder dann mal so, wenn ich mal sterbe und ich kann von oben zugucken und sehe dann unten einen so laut heulen, dann lache ich mich kaputt. Oder ich sehe einen heulen, hauptsächlich der mit mir nichts zu tun hat, ne, und so weiter. Ja, Das war, mein Bruder ist jetzt auch schon ein paar Jahre tot. Mhm. Und wir sind auf der Beerdigung. Ich bin nur mit den Kindern hingefahren, mein Mann konnte nicht. Und wir stehen uns so nebeneinander und es ist eigentlich ganz still und friedlich. Mhm. Auf einmal fängt eine Dame ganz laut an zu weinen, so richtig. Hu, hu, hu und so. Und auf einmal lacht etwas über uns. Ich habe es nur nicht alleine gehört. Mein Sohn guckte mich an. War das in der Trauerhalle? Es war im Freien. Im Freien. Mhm. Im Freien. Mhm. Mein Sohn guckte mich an, wir guckten uns beide an. Der wusste nun nichts davon, das habe ich dann ihm erst hinterher erzählt. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Sonst könnte man ja denken, du hast dir das vielleicht auch eingebildet. Eben. Ne? Mhm. Eben. Dein Sohn hat es auch gehört. Ja. Und von wo kam das Lachen? Wirklich von oben? Oder aus den Bäumen eigentlich. Ach. Ne? Ein richtig lautes Lachen? Oder? Ja, es war so ein richtig spöttisches Lachen. Mhm. Ne? Als wie er sich amüsierte darüber, war die heult. Haben denn da waren ja wahrscheinlich viele Trauergäste. Ja. Aber sonst niemand hat es gehört. Ich habe keinen Draht drauf hin angesprochen. Es hat aber auch niemand irgendwie erstaunt nach oben geguckt? Oder? Nein. Wahrscheinlich hat auch das Weinen der Dame das über... Mhm. Das war ja eigentlich der... Es war ja nun traurig. Er war ja noch jung. Mhm. Und das war ja eben das. Mhm. Und natürlich sagte, wo ich das meinem Mann erzählte, sagte, das waren Lachtauben. Mhm. Ja, Lachtauben, gibt es das, die wirklich lachen? Ja, das soll so geben. Mhm. Nun, das ließ mir ja keine Ruhe. Deswegen bin ich dann nochmal zu dem Friedhof hin und habe gefragt, ob es denn da so Tauben gäbe. Mhm. Oder Lachtauben, nee, sagte er, auf dem ganzen Gelände, das gibt es nicht. Mhm. Noch was? Noch was passiert? Ja, aber das ist eigentlich dann so eine Sache. Dann habe ich ja schon über Angst, wenn ich sowas merkte, habe ich dann abgeblockt. Mm, Na, dann, ich hatte Angst davor. Mm, verstehe. Hätte ich auch. Wenn ich sowas irgendwie... Ja, es gibt ja wirklich Menschen, die so ein Sensorium haben für sowas. Ja, also ich war sehr verbunden mit meinem Bruder, das muss ich schon sagen. Es war dann nochmal eine Sache, und zwar, wir waren zu Besuch in Bayern. Und sehr lieber Besuch und so weiter und wir verabschieden uns dann und da sagte die, dann bis zum baldigen Wiedersehen, sagte die junge Frau und da hörte ich eine Stimme, wir werden uns nicht wiedersehen. Habe ich gedacht, sowas Doofes. Wo hast du diese Stimme gehört? Ich weiß nicht. Hast du sie in dir gehört oder hast du sie im Raum? Nein, von außen her. Man wüsste immer so, wie so ein Hall eigentlich. Mhm. Ne? Wenn mir das jemand erzählen würde, dann hätte ich das nie geglaubt. Nee, wenn man denkt, das ist bekloppt, ne? Ja, klar. Und man kommt sich ja selbst bekloppt vor, dann so ein bisschen. Und dann habe ich natürlich gedacht, na ja, wenn wir jetzt nach Hause fahren, vielleicht passiert uns unterwegs was. Mhm. Nur mal so, ne? Mhm. Es war nicht lange drauf, da kriegt man einen Anruf von da unten, war die junge Frau war in der Küche umgefallen, war tot. Sag mal, Asta, hast du als junge Frau auch schon solche Dinge mal erlebt? Oder ist das zum ersten Mal so passiert? Ich kann das eigentlich nicht sagen. Erst mit dem Schwiegervater, das war die erste Erfahrung. Ja. Seltsam finde ich, dass du, als der Schwiegervater das zu dir gesagt hat, dass du sofort zu deinem Mann gegangen bist und hast gesagt, der Vater ist tot. Das war sofort, ja, weil ich die Stimme hatte und gut, er war ja älter. Ne? Aber er war nicht, aber er war nicht kränklich, er lag nicht irgendwie im Sterben, gar nichts. Nein, nein. Dass du gleich gesagt hast, er ist tot, das ist seltsam. Ja, das war sofort da. Mhm. Also ist witzig eigentlich. Nee. Nein, es ist nicht witzig. Nein, es ist unheimlich. Es ist unheimlich. Es ist unheimlich. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt, immer wenn nur ansatzweise das geschieht, du natürlich in Angst gerätst. Ne? Genau, da fange ich schon an, dann fängst du von unten an zu kribbeln. Ne? Mhm. Es gibt eine ganz, genau so eine Geschichte in meiner Familie, wo mein Onkel meinen verstorbenen Urgroßvater auch gesehen hat, als er gerade gestorben war, in einem anderen Raum. Also er war, mein Onkel war in einem Stall. Ja. Und er dreht sich rum und da steht der Opa, sein Opa, mein Uropa daneben. Ja. Und er guckt ihn an, Opa, was machst du denn hier? Ja. Weil der Opa auf dem Sterbebett lag. Ja, ja. Und er gar nicht rausgehen konnte. Ja. Und geht auf ihn zu und dann... Ist es weg irgendwie. Ja. Und dann geht er ins Haus zu meiner Oma und sagt, ja, er ist gerade gestorben. Ja, ja. Ja, das sieht so irgendwie, als wäre noch irgendwo was. Nicht? Ja, vielleicht sind das so besondere Energien, die Menschen im Sterben vielleicht ausströmen zu Menschen, die in irgendeiner besonderen Weise verbunden sind. Ja, ja, dem, ich glaube es auch. Aber man kriegt ja Angst, nicht? Dass man Angst, hauptsächlich, wenn jetzt, ich sage nicht mehr auf Wiedersehen, nicht wegfahren. einfach. Also ich wünsche dir eigentlich, dass du nicht mehr solche Erlebnisse hast. Nein, ne? Es wäre besser man ohne. Man grübelt ja, wenn man älter ist, auch mehr drüber nach. Natürlich, ja. Man denkt dann viel mehr. Ich wünsche dir nicht mehr solche Erlebnisse und wünsche dir alles Gute, liebe Asta. Dir auch, danke schön. Wiederhören. Tschüss, wiederhören. So ihr Lieben, das war nochmal vielleicht ein Hinweis auf unsere Sendung morgen. Morgen heißt unser Thema, da haben wir eine ganze Themensendung, unerklärliche Ereignisse. Also so etwas Ähnliches vielleicht wie das, was wir von Asta gehört haben. Viele von uns ich persönlich habe es noch nicht erlebt, aber ich kenne es, wie gerade erzählt, aus der Familie, haben ja solche Phänomene schon mal erlebt, die eigentlich nur nach klassischen wissenschaftlichen Kriterien nicht erklärbar sind und die einen unter Umständen in Angst und Schrecken versetzen. Oder man kann auch sagen, dass es eine Gabe ist, vielleicht die Gabe des Hellsehens, die Gabe der Telepathie. Wenn ihr damit Erfahrung habt, würde ich mich gerne mit euch morgen unterhalten. Morgen heißt die Sendung, wie gesagt, unerklärliche Ereignisse. Jetzt haben wir 1.31 Uhr und machen eine kleine Pause. Nur 32 und 8 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema, ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir hier in der Sendung unterhalten wollt. Ruf mich ganz einfach an, kostenfrei unter 0800 5678 111, oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Weiter geht es mit Nicole und Nicole ist 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Nicole. Und zwar habe ich eben das erste Gespräch mitgekriegt mit dem Dieter, Herrn, der hier, der erzählt hat. Mit dem Scheidenkampf. Genau. Ja. Und man hat sich ja gewundert, warum eben halt das so lange anhalten kann. Also als Krankenschwester kann ich dann nur sagen, die... Du bist Krankenschwester? Ja, genau. Jetzt bin ich gespannt. Die Blutgefäße, das kann durchaus sein, dass die dermaßen anschwellen, dass das durchaus... bis zu einer halben Stunde anhalten kann. Also, eins nach dem anderen, so etwas gibt es. Ja. Ne? Also, weil wir viele von uns zweifeln ja immer, wenn man diese Geschichten hört. Du sagst als Krankenschwester, ja, das gibt es. Hast du es selbst auch schon mal erlebt? Also nicht privat, sondern bei Patienten? Privat wollen wir natürlich auch gleich noch hören, aber erst mal die Patienten. Nee, privat habe ich es zwar nicht erlebt, aber so durch Patienten, die eben halt... auch in die Ambulanz kam. Ehrlich, du hast es gesehen, du hast die mitbehandelt? Mhm, ja, also das sieht man schon, dass die dann schon eine ganze Zeit irrigiert sind und überhaupt nicht. Wie abgefahren? Sag mal, also, wie abgefahren? Wie kommen die denn in die Ambulanz? Wie transportiert man die? Ja, meistens ist das eine sehr peinliche Sache auch für die Leute selber, denn die kommen dann schon unter den fadenscheinigsten Gründen in der Ambulanz, und bis man überhaupt erstmal dahinter kommt, was da... Moment, die kleben doch zusammen. Wenn sie sieht man doch, was los ist. Ja, die Frage eins ist, wie kommen die in die Ambulanz? Die können ja nicht gehen. Ja, das ist die werden dann unter fadenscheinigsten Gründen, denn die dann eben halt erstmal in die Ambulanz gebracht, entweder von Freunden oder so, oder auch die Notärztin, wo er erzählt hat. Ja, aber ich muss jetzt nochmal penetrant fragen, wie werden die denn gebracht? Werden die auf Tragen da reingetragen, die beiden? Ja, oder teilweise auch, dass die in die Ambulanz gebracht werden, irgendwie von Freunden, dass man die transportiert. Also solche Dinge gibt es tatsächlich. Aber man sieht dann doch direkt, dass die zusammenkleben. Mhm. Ne? Und die sagen dann doch immer noch was Falsches oder was anderes? Ja, die versuchen. Nicht wahr, sowas. Ja. So, jetzt erklär es mir medizinisch. Wie lange, warum kann der Penis irrigiert bleiben über eine halbe Stunde, wenn er so bösartig von der weiblichen Scheide eingequetscht wird? Das ist in dem Moment, das hat auch was mit dem Gehirn zu tun, weil das Gehirn in dem Moment also so irritiert ist, dass normalerweise müsste man dann ja wieder abschalten können. Ja. Und das müssen nur so heftige Schmerzen für den Mann auch sein. Mhm. Ich meine, ich bin nun mal kein Mann, aber für den Mann muss es so heftig sein, dass eben halt da das Gehirn nicht direkt wieder sagen kann, Stopp. Und das muss so irritiert sein. Also ich habe ja die These, die Cockring-These nach wie vor. Ja, das kommt noch mit dazu. Du kennst den Cockring, ne? Ja. Und dadurch wird das Blut ja gestaut, ne? Genau, und das kommt noch mit dazu. Und das geht dann nicht so schnell wieder weg. Dann erklär doch mal den Krampf in der Scheide. Wie genau passiert der? Ist der so flächendeckend? Krampft sich die Scheide zusammen? Oder nur in einem, so ringmäßig? So wirklich wie so ein, halt wie so ein, wie so ein fester Gummiring, der plötzlich sich zusammenzieht. Ja, erstens mal wie so ein Ring, aber auch das Problem ist, dass die Frau in dem Moment auch nicht, das ist dann zusammen mit dem Gehirn gesteuert, dass eben halt vom Gehirn her die Frau auch gar nicht abschalten kann in dem Moment. Das ist so festgefahren. Also, es ist noch nicht jetzt die perfekte wissenschaftliche Erklärung, die du mir lieferst. Mhm. Ich würde gerne noch mal mit einem Arzt reden, wenn vielleicht ein Arzt noch... Ein Arzt kann natürlich noch mehr sagen. Genau. Ja. Aber man spritzt dann irgendein krampflösendes Mittel wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Kann man denn auch, das war ja auch die Frage von Dieter, die haben jetzt Angst, miteinander ins Bett zu gehen. Weißt du irgendetwas, ob man da vielleicht vorsorglich noch ein Pillchen einwirft vorher, damit alles schön entkrampft ist, oder? Nee, ich würde eher sagen, dass sie gucken sollen, dass sie vielleicht die Situation ein bisschen vielleicht auch anhand einer Therapie, wenn sie eben halt Angst haben, weil das kann ja wirklich Angst machen, weil ich habe einen 17-jährigen Bruder, den weil ich das wusste, habe ich Ihnen das mal erzählt. Seitdem geht er nicht mehr mit Frauen ins Bett, oder wie? Er hatte schon Angst bekommen. Weil ich kriege jetzt auch Angst. Und Mann. Ich habe auch nur gesagt, das ist... Ich glaube, wir dürfen hier gar nicht mehr so öffentlich drüber reden. Alle Männer kriegen jetzt Angst. Nee, also... Wir armen Frauen, wir kommen jetzt nicht mehr zu euch, weil ihr wollt uns alle mit verkrampfen und einen... Nee, so... So schlimm ist es nicht. So heftig ist das nicht, aber wie gesagt, also dadurch, dass eben halt auch die Situation wieder zukam, dass eben halt das Fremde hinzukam. Ja, ja. Es trifft natürlich die Urangst des Mannes, ne? Was die Frau zumacht und, oh, jetzt fällt mir schon mein Blatt hier runter, und man nicht mehr raus kann. Ja. Ich danke dir für die Auskünfte aus deiner Berufspraxis. Mhm. Kommt das denn, kommt das oft vor? Weißt du das? Nee, so häufig kommt es nicht vor. Ja, Gott sei Dank. Ja, aber wie gesagt, also das mit der halben Stunde, das zweite, also schon... Das kann sein. Der Dieter sollte auf jeden Fall auch, oder die beiden zusammen, oder die Frau von Dieter, mal zum Gynäkologen gehen und sich da vielleicht auch mal beraten lassen. Ne? Genau. Die werden ja auch Bescheid wissen darüber. Mhm. Danke für deinen Anruf, Nicole, und auf das ist dir auch nie passiert. Oh je. Tschüss. Tschüss. Gertrud, 77. Ich grüße dich herzlich. Sagt auch noch meinen Namen, ja sowas. Ja. Hör mal, Domian. Gertrud. Zu diesem Fall habe ich etwas zu sagen. Ich war 35 Jahre Krankenschwester, 20 Jahre OP-Schwester. Wir haben das mehr als einmal im Laufe der Jahre zu tun gehabt. Ist das der wahr? Der junge Mann, der soll eine Stecknadel sich neben das Kopfkissen in die... Nein, er muss nicht lachen. In die Matratze reinstecken. Und wenn das passiert... Sie nehmen und der Frau ordentlich damit, ohne dass die Frau das vorher weiß, in den Po reinstecken. Dann erschrickt sie. Das finde ich ja scharf. Ich werde jetzt immer eine Stecknadel neben meinem Bett liegen haben. Ja. Das heißt immer, wenn es passiert, der Frau pitsch rein. Ja, nun, das ist ja keine Frage der Norm. Nein. Das ist ja nur, dieser Mann weiß das nun einmal. Ja. Und dann soll er sich, wie gesagt, ich habe das erste Mal als junge Schülerin 1946 erlebt. Und als der Assistenzarzt das machte, da brachten sie uns auch zwei mit dem Notarztwagen. Ja, erzähl mir doch mal, war das auch das Thema deines Anrufs? Ja. Wie transportiert man die dann in den Ambulanzraum? Wenn die kamen zusammen auf einer Trage. Ja, und alle haben sich zu Tode geschämt wahrscheinlich, oder? Ja, wir waren ja nur der Arzt und ich. Naja, aber immerhin. Weißt du denn eine Erklärung, wieso die Erektion dann so lange hält? Ja, durch die Spannung Scheide. Durch die Spannung der Scheide. Mhm. Gibt es denn auch üble Folgen schon mal, dass irgendwelche Blutgefäße kaputt sind danach beim Mann? Ich habe nicht erfahren, deswegen sage ich ja, wenn man solch eine, als dass der Arzt damals zu diesem jungen Mann sagte, da dachte ich, ich wäre umgefallen. Und dann haben wir das nachher besprochen und dann haben wir das auch einige Male im Laufe der Jahre wieder zu tun gehabt. Also und du beruhigst das uns. Ist das, das ist die beste Methode. Du beruhigst uns, es kommt auch nicht so oft vor. Nein. Du hast es in deinem Leben nicht erlebt, privat, persönlich. Ich nicht. Nee. Nein, mein Mann ist außerdem schon leider 30 Jahre tot. Ja. Weißt du, hast du mal mit den Frauen darüber gesprochen? Empfinden die das auch als sehr schmerzhaft? Nein, das kann man nicht. Die sind einem mehr oder weniger ja fremd. Und wenn die sind ja dermaßen geschockt, die werden ja, also eines Falles kann ich mich noch erinnern, die wurden irgendwo aus dem Wald gebracht. Und die zwei wurden von Passanten gefunden und dann wurde der Notarztwagen gerufen. Das ist furchtbar für die Leute. Ja, junge Leute, unverheiratet. Ganz fürchterliche Momente. Glaube ich. In dem Wald hat man auch keine Stecknadel parat. Ja, brauchst dich gar nicht so lustig. Nein! Das ist wirklich so. Ich glaube dir das ja, aber dennoch ist es ja doch ein bisschen witzig auch. Ich weiß noch, wie ich als junge Schülerin entsetzt, bei mir blieb der Atem stehen im Moment. Und dann hat mir, wie gesagt, der Oberarzt das nachher erklärt. Also du weißt ganz klar nicht, ob den Frauen das auch weh tut. Das weißt du nicht, ne? Ja, selbstverständlich tun solche Kampfzustände Schmerzen doch. Aber den Mann wird es doch logisch. Hab doch mal einen Bauchkrampf oder irgendwo was. Ich solidarisiere mich im Moment mit den Männern und denke, dass das am meisten weh tut. Und durch diesen großen Schreck. Ja. Ne? Ergibt sich das. Also, wir lernen jetzt aus diesem Gespräch immer jetzt habe ich noch eine. Ja. In der vorigen Woche habe ich eine Sendung gehört, da musstest du keine Rede und Antwort zu stehen. Und zwar ging es da um Herpes. Ja, Genitalherpes. Du bist eine Fachfrau. Genau, Herpes genitalis. Genau, du bist eine Fachfrau. Klär uns auf. Und morgen Abend ist um 21 Uhr über Nord 3. Noch drei. Jede Woche die Sendung. Mhm. Aber morgen Abend ist über Herpes. Das ist sehr gut. Ein guter Hinweis. Morgen N3 Fernsehen. N3 Fernsehen, 21 Uhr. 21 Uhr. Über Herpes. Jeden Dienstag ist diese Sendung, aber morgen über Herpes. Und da wird es dann auch um den Herpes da unten gehen. Ja, selbstverständlich. Ja. Und vor allen Dingen, da sind auch Mediziner dann zugegen. Mhm. Sehr gut. Guter Hinweis. Also wir haben zwei Sachen gelernt. Eine Stecknadel und morgen N3 gucken. Jo. Danke für den Anruf. Also, tschüss Gertrud. Wie spaßig. Johannes, 19 Jahre. Ja, hallo Domian. Also Stecknadel, klar, ne? Du hast mitgehört gerade. Ja. Das ist aber nicht dein Thema. Nein, mein Thema ist ein anderes. Nämlich? Und zwar habe ich von Anfang meines 12. Lebensjahres bis zum 14. Lebensjahr onaniert. Und ich glaube, dass ich deshalb in Folge eine Verkrümmung meines Penis habe. Und, nochmal, du hast angefangen zu onanieren, in welchem Lebensjahr? Mit meinem 12. Lebensjahr. 12. Lebensjahr. Hast onaniert, du bist jetzt 19, bis? Ich habe bis zu meinem 14. Lebensjahr onaniert. 2 Jahre onaniert. Ja. Und seitdem nicht mehr? Nein. Und du denkst, dass du einen verkrümmten Penis deshalb hast, weil du 2 Jahre onaniert hast? Ja. Blödsinn. Klare Antwort. Ich glaube, dass durch das Wachstum meines Körpers auch geschehen ist. Also ich kann es nicht sicher sagen, ich war deswegen noch nicht beim Arzt und so. Johannes, du musst es mir jetzt nicht, ich will es gar nicht im Detail wissen, hast du irgendwas ganz Besonderes gemacht beim Onanieren oder einfach nur das übliche Rubbeln? Ja, halt mit der Hand. Mit der Hand. Ja. Ja, also ich bin kein Arzt, das weißt du. Ja. Aber ich könnte dir hundertprozentig sagen, ich sage es dir auch hundertprozentig, dass man deshalb keine Penisverkrümmung kriegt. Wie kommst du denn auf so einen komischen Gedanken? Ich weiß nicht, ich habe bis jetzt noch mit keinem Arzt gesprochen und so und ich habe mit meinen Eltern auch noch nicht drüber geredet. Wieso hast du denn damit mit nach 2 Jahren aufgehört zu onanieren? Weil ich das dann halt gemerkt habe und irgendwie dann, Also du hast dann die Verkrümmung bemerkt und hast gedacht, das hängt damit zusammen, lass mal lieber die Finger weg da unten. Ja. Also Penisverkrümmung, ja, das kommen bei ganz vielen Männern vor. Es gibt Verkrümmungen, mit denen kann man gut leben und wenn der zu sehr verkrümmt ist, kann man das ohne großen Aufwand bei einem Urologen operativ sogar beseitigen lassen. Ja. Beschreib mir doch mal, wie gekrümmt er ist, wie er aussieht. Er ist verdickt. und in welchem Winkel ist er gekrümmt? Oder ist er rundlich gekrümmt oder wie? Nee, nicht rundlich gekrümmt, der ist oval gekrümmt. Mhm. Nach unten runter abgekrümmt oder zur Seite? Zur Seite. Zur Seite, mhm. Jetzt hast du armer seit deinem 14. Lebensjahr keinen Orgasmus mehr gehabt? Nein. Aber man kann auch mit einem verkrümmten Penis onanieren? Ja. Warum hast du das nicht gemacht? Aus Angst, dass das noch schlimmer wird? Nein, ich weiß nicht. Ich wollte einfach damit aufhören, weil für mich das irgendwie kein Leben war damit. Wie, womit? Ich habe das auch immer bemerkt, ich hatte dann immer irgendwie am nächsten Tag schlechte Laune und so. Und immer wenn du onaniert hast, hast du schlechte Laune gehabt? Ja, ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist. Ach, da hat dir irgendjemand ein schlechtes Gewissen eingeredet? Nein. Hast du eine Freundin? Nein. Du hattest auch noch nie eine Freundin? Nein. Du hast dementsprechend auch noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht? Nein, noch nie. Und das ist so, ich bin jetzt schon seit 2,5 Jahren in eine und dieselbe Frau verliebt. Und habe sie aber noch nicht angesprochen. Sie weiß gar nichts davon? Nein. Und jetzt wollte ich mit dir reden und dich fragen, wie soll ich das jetzt hier weitermachen? Soll ich irgendwie zum Arzt gehen oder so? Wohin ich mich leider bis jetzt noch nicht getraut habe. Also Janis, ich sag dir wirklich aus tiefstem Herzen ganz ehrlich, geh bitte ganz schnell zu einem Urologen. Der soll sich das angucken, den braucht man sich ja nicht schämen, das sehen die jeden Tag. Und wie gesagt, Penisverkrümmung ist was ganz Normales bei Männern. Ja. Der soll es beurteilen, was damit los ist, ob es noch okay ist oder ob man einen kleinen chirurgischen Eingriff macht. Das ist auch, brauchst du auch keine Angst vor haben, das ist so Routine mittlerweile. Das ist nicht sehr schlimm und sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Und dann finde ich, solltest du dir auch mal ein bisschen Gedanken machen über deine eigene Sexualität, wenn das alles mal im Lot ist. Du musst dich selbst auch etwas erfahren und zur Selbsterfahrung gehört auch, dass man mit seinen eigenen Geschlechtsorganen umgehen kann und auch weiß, was Spaß mit sich selbst bedeutet. Und du sollst da nicht so eine Scheu vor haben. Wie gehst du denn mit deiner eigenen, du hast doch Sehnsüchte auch und sexuelle Sehnsüchte, wie gehst du denn damit um? Ja, ich verdränge die einfach. Und es kommt dann zu den bekannten nächtlichen nassen Träumen oder was? Ja. Hast du noch nie mit jemandem drüber gesprochen? Nein, noch nie. Mit niemandem, also selbst mit meinen Eltern noch nicht. Umso erstaunlicher finde ich das, dass du das hier jetzt machst. Wundert mich sehr, dass du dich das traust. Ja, ich sah halt hier drin für mich die Möglichkeit, das endlich mit zur Sprache zu bringen. Weil ich habe auch irgendwie nicht so eine richtig gute Beziehung zu meinen Eltern. Auch mit Freunden könntest du auch nicht drüber reden. Nee. Das hängt natürlich alles hier zusammen, dass du auch so scheu bist, was diese Frau angeht, weil du Angst vor dieser sexuellen Begegnung hast, ne? Ja. Also ist der allererste Schritt wirklich jetzt einen Arzttermin machen. Wirst du das machen? Wirst du es schaffen? Oder hast du da so Schiss vor, dass es doch mal wieder jetzt vor dir her schieben wird? Also ich werde es versuchen. Pass mal auf, Johannes, du gehst hoffentlich sehr bald zum Arzt. Ja. Und dürfen wir dich nächste Woche nochmal anrufen? Vielleicht nächste Woche und nochmal, dann kannst du mit meiner Redaktion sprechen. Ja. Ich würde gerne nochmal mit dir hier reden. Was der Arzt gesagt hat und wie dir das so alles vorgekommen ist, auch die Untersuchung beim Arzt. Okay. Ich glaube, A, interessiert es mich, B, glaube ich, dass du auch vielen anderen jungen Männern auch ein bisschen Hilfestellung geben kannst, die ähnliche Probleme haben. Das würde ich gerne. Ne, und wenn du ganz einfach so erzählst, ja, bei mir war es so und so und es war vielleicht gar nicht dramatisch und es wird auch nicht dramatisch werden. Okay. Wir rufen dich nochmal an. Ja. Bis nächste Woche, Johannes. Ja. Tschüss. Danke, tschüss. Jetzt ist der Felix dran und Felix ist 27 Jahre. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Felix. Ich rufe auch an wegen diesem großen Phänomen, nämlich dem Scheidenkrampf. Da haben wir auch wieder was losgetreten jetzt. Genau. Hast du das auch erlebt schon? Ja, im Krankenhaus. Ich bin Arzt. Du bist Arzt? Ich bin Arzt. Das ist schön. Das heißt, wir kriegen das richtig erklärt jetzt. Ich hoffe es doch. Und ich hoffe es auch so erklären zu können, dass auch die Laien das verstehen. Dann schieß doch mal los. Ich werde dann gleich noch fragen. Okay, also, der Scheidenkrampf ist wirklich ein feststehender Begriff in der Medizin. Er nennt sich Vaginismus. Und zwar kann man sich das so erklären, dass die Scheide oder der Scheideneingang sehr, sehr stark empfindlich ist gegenüber Berührungen oder Einführungen des Fingers, Penis, eben beim eigentlichen Geschlechtsakt oder was wir auch häufig im Krankenhaus erleben, des Spekulums bei gynäkologischen Untersuchungen. Und zwar ist dieser Scheidenkrampf ja ein Abwehrvorgang, also ein reflektorisch-muskulärer Abwehrvorgang. Ist ein Reflex, den die Frau nicht steuern kann. Und der allein von der Muskulatur und nicht, wie die Kollegin eben gesagt hat, vom Anschwellen der Blutgefäße hervorgeht. Was oder wie viel verkrampft denn dann in oder an der Scheide? Nur der vordere Bereich? Ja, man muss es sich so vorstellen. Also ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. Und zwar die Körper- oder die Leibeshöhle wird von unten abgegrenzt durch die Beckenbodenmuskulatur. Das kann man sich praktisch so vorstellen wie ein Trichter. Und in diesem Trichter sind zwei Löcher. Einer für den Enddarm und einer eben für die Vagina und für die Harnröhre. Und du musst dir vorstellen, dass auf diese beiden Löcher ja ein wahnsinniger Druck der Organe drauf lastet. Und diese Löcher müssen natürlich irgendwie abgesichert werden. Was erstmal durch Bindegewebe passiert. Das ist aber nicht stark genug. Und auf diesem Bindegewebe und unter dieser Bindegewebsplatte, das ist so eine richtige Platte, lagern eben Muskeln an. Sind das viele Muskeln? Es sind genau gesagt 6 Muskeln. Also weißt du, worauf meine Frage hinausgeht? Ja. Das ist ja sehr nett von dir, dass du das so detailliert machst, brauchst du aber gar nicht, weil wir wollen ja nur so das Grobphänomen verstehen. Ist denn jetzt nur ein Teil des Penis von unten eingeschnürt oder der gesamte Penis quasi so, als würde man die Hand zudrücken? Nur ein Teil. Um die Vaginaöffnung befinden sich 2 Muskeln, die dann in Betracht kommen. Und diese beiden Muskeln sind ja ringförmig, praktisch auch wie so ein, wie meintest du das eben? Cockring, ja. Genau, und die verkrampfen. Die bilden einen andauernden Muskeltonus aus. Somit wären wir dann wirklich bei der zweiten Frage. Wie kommt es, dass der Penis irrigiert bleibt die ganze Zeit? Das ist eben dieser Cockring-Effekt. Das ist wirklich der Cockring-Effekt. Genau, also der Schwellkörper ist wie ein Schwamm. Bei der Erektion füllt sich dieser Schwamm mit Blut. Und dieses Blut kann eben bei dieser Kontraktion nicht mehr fließen. Welche Verletzungen als Mann kann man denn davontragen, wenn man in so eine missliche Situation hineingerät? Ja, also eigentlich die größte Verletzung des Ganzen ist praktisch, dass der Teil des Penis, der überhalb dieser Abschnürung liegt... Ihr sagt bitte nicht abstirbt. Also nicht sofort, aber er wird natürlich unterversorgt. Also dass das Gewebe schon sehr stark beschädigt werden kann unter Umständen. Genau, es kann eventuell sehr stark beschädigt werden, aber im Regelfall wird natürlich zuerst der Arzt gerufen. So, jetzt haben wir ja gerade von Gertrud diesen tollen Tipp bekommen mit der Stecknadel. Ja. Was sagst du denn dazu? Wenn man der Frau einfach dann, ohne dass sie es weiß, die Stecknadel in den Po rammt und sie so erschreckt, hat das in der Tat die Wirkung, dass sich das wieder entkrampfen kann? Also als altes Hausmittel mal erstmal gesehen? Also sie hat bestimmt Erfahrung gemacht. Ich meine, sie ist länger im medizinischen Beruf als ich. Ich möchte ihr da nicht reinreden, aber aus der medizinischen Sicht her, es ist meiner Ansicht nach vollkommen abzuraten. Was aber macht man denn nun, wenn man keine Möglichkeit hat, wenn man irgendwo draußen in der freien Natur ist oder so, einen Arzt anzurufen? Gibt es irgendeinen Trick, wo du sagen würdest, so entkrampft sich das Ganze wieder von alleine? Also, abwarten und Tee trinken, wenn wirklich kein Arzt zur Stelle ist. Man sollte versuchen, sich zu entspannen, wie man es auch macht, wenn man in Stress ist, Entspannungsübungen machen. Und sowas kann man eben lernen. Das ist praktisch auch die eigentliche Therapie bei der ganzen Sache. Dass man zum Psychotherapeuten geht. Aha, das ist jetzt das nächste Ding. Also wenn sowas mal passiert ist bei einer Frau, würdest du als Arzt auch raten, sich psychotherapeutisch auf jeden Fall beraten oder gar behandeln zu lassen? Auf jeden Fall, da die Ursache dieser Krankheit ist also stets psychogen. Du gehst also so weit, dass du sagst, das ist eine Krankheit und ist nicht, dass das einfach mal so passieren kann? Ja gut, klar, es kann einmal passieren und dann nie wieder. Aber die Gefahr ist schon da, wenn es einmal passiert ist, dass es dann doch öfters vorkommt. Eben. Da wir ja von einer rein psychogenen Krankheit sprechen, ist natürlich eine gewisse Vorbelastung von psychischer Sicht meiner Ansicht nach her gegeben. Okay, aber du würdest dem auch zustimmen, dass die Frau von Dieter, um den ging es ja, der heute zuerst angerufen hat, erstmal zu einem Gynäkologen gehen sollte? Ja, auf jeden Fall. Die andere Möglichkeit ist natürlich noch, die Scheide oder den Scheidenausgang mittels verschiedener Instrumentarien zu weitern. Naja, will man ja auch nicht, ne? Nein, der Arzt macht das. Nee. Ja, ist klar, ja. Also prophylaktisch meinst du, die zu erweitern, das ist gar genau, nicht gut. Genau. Ja. Das, aber die eigentliche Therapie besteht darin, wirklich sich psychotherapeutisch beraten. Also Arzt und Psychologe auf jeden Fall aufsuchen, wenn so etwas passiert ist. Du kannst aber jetzt so eine Entwarnung sagen zu uns Männern, dass wir uns also nicht immer Sorgen machen müssen. Nein, auf keinen Fall. Wie oft kommt es denn, gibt es da so Statistiken? Ist das ein Phänomen, was oft vorkommt oder doch eher sehr selten? Ich sag mal, die Dunkelziffer hierbei liegt bestimmt extrem hoch. Mhm. Also persönlich, ich bin noch nicht so lange in dem Beruf, dass ich jetzt wirklich von einer persönlichen Erfahrung sprechen könnte, die jetzt irgendwie wissenschaftlich gefestigt wäre. Hast du denn auch schon mal Leute befreit voneinander? Ja. Ja, hast du. Und das einmal. Das ist dann doch wahrscheinlich auch eine peinliche Situation, ne? Sehr peinlich. Also, aber auch für den Arzt. Also klare Zahlen gibt es nicht. Es kommt aber nicht so sehr oft vor. Vermutest du, die Dunkelziffer ist groß. Und Arzt und Gynäkologe und Psychotherapeut. Genau. Würdest du empfehlen? Genau. Und mit der Stecknadel, naja, vielleicht. Vielleicht, also geschaden kann es ja nicht. Haben mit Ihren Patienten eine sehr gute Erfahrung gemacht? Mhm. Mag sein. Vielleicht, mag ne? Und es ist auch kein Schaden damit verursacht, wahrscheinlich. Nein, absolut nicht. Also, vielleicht zwei Tage langes Stillschweigen und danach wieder ein schöner Versöhnungstext. Genau. Danke für die fachkundigen Auskünfte. Gern geschehen. Tschüss, Felix. Ich wünsche noch eine schöne Nacht. Ja, dir auch. Tschüss. Okay, danke. Es ist doch wunderbar. Alle sind hier versammelt. Juristen, Ärzte, Pfarrer und wir kriegen von allen Seiten immer gleich fachkundige Auskunft, wenn wir ein Problem haben. Daniela ist da. Daniela ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Daniela, was ist dein Thema? Ja, was ganz anderes. Ich habe ein Beziehungsproblem seit 8 Monaten. Mhm. Wie sieht das denn aus, das Beziehungsproblem? Oh, weia, ich sehe auf der Uhr, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Mach's ganz schnell, damit ich noch zumindest irgendwas Gescheites sagen kann. Ja, wie gesagt, ich bin seit 8 Monaten, habe ich eine Beziehung zu einer Frau, die aber, sie kann sich irgendwie nicht entscheiden, ob sie will oder ob sie nicht will. Dann sagt sie immer, sie weiß nicht, was das ist. Mhm. Kann sie sich nicht entscheiden, ob sie lesbisch ist oder generell, kann sie sich nicht für dich entscheiden? Ja, das wäre schön, wenn sie mir das mal richtig konkret sagen würde, was es eigentlich ist. Ist es denn für sie auch die erste Beziehung zu einer Frau, näher? Ja, genau. Mhm. Das ist für sie die erste. Ist sie denn Single, frei? Also, ja, auch das. Ja. Bist du denn schon so länger in der lesbischen Welt oder ist das für dich auch die erste Frauenerfahrung? Nee, ich habe vorher schon 2 Beziehungen gehabt und das ist jetzt meine dritte. Jetzt geht das 8 Monate so? Ja. Das ist schon zermürbend, ne? Das kannst du sagen. Mhm. Also, habt ihr Sex miteinander? Ja, schon. Also jetzt haben wir seit 2 Monaten keinen Sex mehr gehabt, aber es war halt schon regelmäßig. Mhm. Und es war auch auf jeden Fall... War es wirklich für sie auch schön, für die Freundin? Weil da kann man ja immer sehr gut so wittern, was so gebacken ist bei den Leuten. Also, dass sie was für mich empfindet, das hat sie mir schon gesagt und das war auch schön für sie, sonst hätte sie es ja nicht gemacht. Mhm. Ja, es kann ja sein, dass es dir vielleicht zu Liebe gemacht hat, dass sie dich nur platonisch liebt. Kannst du das auseinanderhalten? Ja, das ist ja gerade die Frage. Das ist noch die Frage. Mann, und jetzt geht meine Schlussmusik los. Was machen wir denn jetzt? Ja. Ich finde, du sollst auf jeden Fall mit der Annette, meiner Psychologin, jetzt nochmal gleich reden. Ja, Daniela, ne, damit das mit dir noch so ein bisschen zu Potte kommt. Hast du denn, was ich dich aber noch fragen will, hast du mit ihr das denn schon so thematisiert, dass das für dich sehr zermürbend ist und du endlich mal auch ein bisschen klare Verhältnisse haben möchtest? Also das weiß ich auf jeden Fall und irgendwie fehlen mir jetzt so ein bisschen die Worte. Alles so ein bisschen schwierig halt für mich. Ja. Wir machen das so. Du legst auf und wirst von der Annette angerufen und dann habt ihr alle Zeit der Welt, miteinander zu reden. Ja, das war super. Ja? Alles Gute, Daniela. Dankeschön. Und entschuldige, dass es jetzt so kurz war. Nee, das macht ja gar nichts. Alles Gute, viel Glück. Ja, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik Annette Bastian und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen und morgen heißt unser Thema unerklärliche Ereignisse, unerklärliche Phänomene. Wenn ihr mir von solchen, die ihr vielleicht erlebt habt, erzählen wollt, wenn ihr übersinnliche Fähigkeiten vielleicht habt, wenn ihr telepathische Fähigkeiten habt, hellseherische Fähigkeiten habt, dann seid ihr morgen richtig hier bei mir angesagt. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr mich erreichen unter dieser Telefonnummer. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.